Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, hallo, Omega Tau hier. Es gibt mal wieder ein bisschen Wissenschaft und Technik für den Kopfhörer. In dieser Episode geht es um das Klima, genauer gesagt um Klimasimulation und Klimarechnung. Die nächste gute Stunde enthält ein Interview mit Michael Böttinger und Jana Meyer vom Deutschen Klimarechenzentrum. Wir unterhalten uns ein bisschen über Klima, über die Frage, was Klima von Wetter unterscheidet, wie man Klima simuliert, welche Rechner, welche Algorithmen, welche Ansätze zum Einsatz kommen. Glaube ich, eine ganz interessante Sache, weil Klima natürlich jeden betrifft und statt hier sozusagen eine Episode über Klimawandel zu machen, die man ja sonst auch überall bekommt, Informationen dazu, können wir uns hier ein bisschen mit den Hintergründen und den Ansätzen beschäftigen, wie man zu irgendwelchen Klimavoraussagen kommt. Und damit könnt ihr als Hörer vielleicht ein bisschen besser einschätzen, was ihr da so in den, in Anführungszeichen, Massenmedien zum Thema Klimaveränderung hört. Die Musik in dieser Episode von Pangea, einer Band, die ich schon seit längerem kenne, die auch schon seit ein paar Jahren keine Platte mehr rausgebracht hat, die aber gute Musik macht und die haben mir erlaubt, ein paar ihrer Lieder hier in der Episode zu spielen. Okay, wie üblich jetzt die Vorstellung meiner beiden Gäste. Ja, mein Name ist Michael Böttinger. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Klimarechenzentrum schon seit ungefähr 20 Jahren und beschäftige mich mit Visualisierung. Und über die Visualisierung bin ich eben auch zu dem Thema Öffentlichkeitsarbeit gekommen, weil gerade die Bilder, die man von den Modelldaten produziert, eben für sich sprechen und eben auch bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit eben gut eingesetzt werden können. Ja. Mein Name ist Jana Meyer. Ich arbeite auch am Deutschen Klimarechenzentrum im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Okay, dann fangen wir vielleicht damit an, kurz in 3, 4, 5 Sätzen zu beschreiben, was das DKRZ macht, sodass die Leute wissen, was im Rest der Episode auf sie zukommt. Das Deutsche Klimarechenzentrum ist zunächst mal, wie der Name sagt, ein Rechenzentrum. Das heißt, da wird gerechnet und zwar erstaunlicherweise Klima. Wir sind sozusagen das Labor, in dem alle Klimaforscher in Deutschland ihre Experimente machen können. Mhm. Wir stellen also die technischen Gerätschaften zur Verfügung, insbesondere einen Höchstleistungsrechner und leistungsfähige Datenspeicherungssysteme. Also das gehört alles zu den leistungsfähigsten Systemen der Welt. Der Rechner ist zum Beispiel im Augenblick auf Platz 33 der schnellsten Rechner der Welt. Mhm. Da werden wir dann nachher noch im Detail drüber reden, natürlich. Okay, dann stellt sich natürlich sofort die nächste Frage, was ist Klimasimulation, was wird da simuliert? Auch noch kurz als Überblick und dann können wir nachher in die Details einsteigen. Bei der Klimasimulation geht es darum, das nachzumachen, was im Wesentlichen als Klima auf der Welt erfahrbar ist. Dann muss man sich eben erstmal fragen, was ist Klima? Klima ist ja sozusagen über längere Zeiträume betrachtetes Wetter, also Statistik des Wetters. Das heißt, man muss zunächst mal das Wetter reproduzieren können. Aber über längere Zeiträume spielt der Ozean auch eine sehr große Rolle. Deswegen muss man eben den Ozean und auch weitere Komponente des Klimasystems in diese Modelle mit einbeziehen. Mhm. Im Fall des Wetters kann man sagen, ist ein Wettermodell zunächst mal ein physikalisches Modell, was die Physik der Atmosphäre praktisch reproduziert. Und zwar eben mit der Randbedingung, dass man eine Erde von einer bestimmten Größe hat, die sich dreht, die sich um die Sonne wieder bewegt und so weiter, so dass man Tag und Nacht hat, Sommer und Winter, also Jahreszeiten. Und all das muss ein Modell eben natürlich auch nachmachen. Im Fall der Atmosphäre ist es praktisch die Physik von Gasen. Mhm. Man muss Erhaltungssätze berücksichtigen, so Energieerhaltung, Masseerhaltung, Impulserhaltung. Dann gibt es bei Gasen eben Zustandsgleichungen, die beschreiben, wie sich ein Gas verhält, wenn man das von oben nach unten transportiert. Dazu kommt die Strahlung. Die Sonnenstrahlung treibt praktisch das ganze Klimasystem ja an. Und eben noch einige weitere Gesetzmäßigkeiten und beobachtete Relationen, die praktisch alle mit einbezogen werden müssen. Mhm. wenn man das alles zueinander in Beziehung setzt, dann bekommt man ein nichtlineares Differentialgleichungssystem, was man, weil es eben so komplex ist, analytisch nicht mehr lösen kann. Mhm. Und wenn man aber jetzt einen Computer zur Hilfe nimmt, dann ist es möglich, eine Näherungslösung zu berechnen. Mhm. Okay. Fragt man sich, was ist eine Lösung? Eine Lösung ist in dem Fall eine Vorhersage für einen Zeitpunkt, der in der Zukunft liegt. Ja. Man nimmt also sozusagen den Startzeitpunkt und rechnet einmal alle Gleichungen aus mit einem iterativen Näherungsverfahren. Und einmal ausrechnen bedeutet dann beispielsweise, dass man 40 Minuten in die Zukunft geschaut hat. Mhm. Wenn wir jetzt Wettervorhersage machen, dann ist das ja vielleicht ganz in Ordnung, wenn man im Minutenabstand in die Zukunft schaut. Aber bei Klima muss man das eben sehr oft machen. Das heißt, dass man immer wieder vom erzielten Ergebnis einen Schritt weiter in die Zukunft geht, bis man praktisch in der Größenordnung von 100 oder 1000 Jahren ist. Ja. Dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, warum macht man das Ganze? Ich denke, das Thema Klimawandel ist natürlich in aller Munde und in aller Ohren und in aller Augen. Insofern ist es irgendwie offensichtlich, dass das eine Rolle spielt. Gibt es andere Gründe, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, oder dreht sich wirklich alles um Klimawandel und Vorhersage von Meerespegel und so weiter? Das ist eigentlich Grundlagenforschung. Also man möchte einfach verstehen, wie es funktioniert. Das heißt, dass auch nicht alle Experimente, die man jetzt rechnet, sich darum drehen, irgendwie in die Zukunft zu gucken, sondern viele drehen sich einfach auch darum, die Vergangenheit zu verstehen, zum Beispiel die Eiszeiten. Mhm. Wir haben ja in der Vergangenheit, wenn man weiter zurückguckt, sehr große Änderungen gehabt bei den Eiszeiten. Das ist in der globalen Mitteltemperatur ein Sprung von etwa 5 Grad von der Eiszeit zur jetzigen Warmzeit oder Zwischenwarmzeit. Mhm. Und was wir jetzt beim Klimawandel machen, das könnte potenziell in der gleichen Größenordnung liegen, aber eben in die andere Richtung. Ja. Und insofern ist man eben daran interessiert, zu erfahren, wie jetzt eigentlich das Klima der Vergangenheit auch war. Und das geht auch anhand von Beobachtungen zum Teil, aber wenn man die Mechanismen verstehen möchte, dann kommt man nicht umhin, eben auch hier Modelle zu nehmen. Ja, das heißt, Ziel ist es dann auch, aus den numerischen Simulationen möglicherweise dann doch sowas Analytisches möglicherweise abzuleiten, um dann für den, in Anführungszeichen, praktizierenden Wissenschaftler eine einfachere, zumindest Näherungsformel zu haben. Kann man das so sagen? Oder ist das zu weit gedacht von mir jetzt? Ich glaube, das ist zu weit gedacht. Also okay. Jetzt, man möchte natürlich die Mechanismen möglichst gut verstehen, und wenn man sozusagen auf Unstimmigkeiten stößt des Weltbildes, was man vielleicht vorher hatte, durch die Modellierung, dann wird man natürlich darüber neu nachdenken. Ja. Aber ich wollte eben darauf hinaus, dass man praktisch diese Methode der numerischen Modellierung hier einsetzt, um praktisch ein umfassenderes Bild der Vergangenheit und des heutigen Klimas, aber eben auch der Zukunft zu bekommen. Mhm. Okay. Ich denke, grundsätzlich sollte man auch so ein bisschen unterscheiden. Heutzutage in der Presse wird eben immer Klimawandel oder Global Change beschrieben. Das ist ja im Prinzip das, was quasi jetzt auf uns zukommt, wo auch immer die Frage besteht, ist das durch den Menschen und durch seine Aktivitäten verursacht worden? Und um das irgendwie, also diesen Anteil des Menschen an der Klimaänderung oder dem Klimawandel irgendwie zu fassen zu können, muss man erstmal gucken, was gibt es denn für natürliche Klimaänderungen. Ja, ja, ja, und das ist genau dann dieser Schritt, wo man wirklich dann in die Vergangenheit geht und erstmal das vergangene Klima irgendwie probiert darzustellen, zu modellieren, zu simulieren, um dann eben zu gucken, wo hat der Mensch eben eingegriffen. Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Das wird auch in der Diskussion oft so ein bisschen zusammengeworfen. Ändert sich das Klima überhaupt und ist der Mensch daran schuld? Ne? Also ganz oft heißt es ja auch, also selbst Temperaturanstiege von 5 Grad, die sind ja immer schon mal da gewesen, wie mein Kollege eben auch meinte, mit während der letzten Eiszeit war es einfach mal die globale Temperatur irgendwie 5 Grad niedriger. Ja. Aber die Frage ist auch, wie schnell sind denn diese Temperaturänderungen irgendwie eingetreten? Ja. Ging es da wirklich um 100 Jahre, wie in der letzten Zeit jetzt diese Temperaturanstieg, der einfach durch den menschlichen Einfluss entstanden ist, oder ging es da wirklich um Tausende von Jahren? Ja klar, das hat natürlich auch die dann zur Folge, ob sich das Ökosystem anpassen kann. Ne? Bei 1000 Jahren kann es sich vielleicht, bei 100 Jahren kann es sich vielleicht nicht. Ja, die Änderungsgeschwindigkeit ist da sicherlich ein bestimmender Faktor für die Folgen. Genau. In der Episode zum Thema Meteorologie haben wir kürzlich schon unterschieden zwischen Wetter und Klima. Wetter ist eben zeitlich und geografisch lokal und Klima ist deutlich großräumig und natürlich auch über längere Zeiträume. Was man oft hört in der Öffentlichkeit ist so diese Aussage, ja, die kriegen ja nicht mal den Wetterbericht für die nächsten 5 Tage halbwegs richtig hin. Wie wollen die dann in 100 Jahren oder in 1000 Jahren das Klima vorhersagen? Auf was ich raus will mit diesem Punkt ist die Frage, gibt es einen Bezug zwischen Vorhersage des Wetters und Vorhersage des Klimas oder sind die beiden so unterschiedlich aufgrund der Größe und der gesamten Systematik, die dahinter liegt, dass man aus dem Versagen des einen nicht auf das Versagen des anderen schließen kann? Also die Wettervorhersage ist eine deterministische Vorhersage, wo man eben ganz exakt für einen bestimmten Ort oder für viele Orte gleichzeitig genau präzise wissen möchte, zu welcher Zeit ist welches Wetter. Und bei uns in der Klimavorhersage nutzen wir sozusagen vom Grundsatz her ja sehr ähnliche Modelle oder die gleichen Modelle, zumindest was die Atmosphäre angeht. Ja. Deswegen könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn das eine nicht präzise trifft, dann wird das andere auch nicht von Wert sein. Genau. Was natürlich nicht stimmt. Erstens ist die Wettervorhersage ja auch gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Und zweitens, ja, da kommt das einfach auf Änderungen von 50 oder 30 oder 20 Kilometern räumlich an und auf ein paar Stunden, wo man dann schon sagt, nee, ich bin nass geworden. Dabei haben die gesagt, es bleibt trocken. Ja. Also es kann einfach daran liegen, dass eben irgend so eine Front 50 weiter Kilometer nördlich oder südlich durchgeht. Und das macht für uns Betroffene als Wetter-Nachrichtennutzer einen ganz großen Unterschied. Aber im Sinne des Klimas macht das jetzt eben nicht so einen ganz großen Unterschied. Ja. Und bei uns geht es einfach um die längeren Zeiträume. Und in den längeren Zeiträumen gucken wir natürlich die Statistik an. Also nochmal der Unterschied, Wettervorhersage ist eine deterministische Vorhersage. Und bei den Klimaprojektionen geht es eben um eine statistische Auswertung, statistische Aussagen darüber, wie oft werden bestimmte Ereignisse eintreten, was sind die Maximalwerte, was sind die niedrigsten Werte, was ist der Mittelwert etc. Mhm. Okay. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen sagen, das geht quasi so ein bisschen um den Trend. Also aktuelles Beispiel ist der letzte Winter, dass jetzt irgendwie auch alle Leute sagen, wieso wird es denn wärmer? So einen Winter hatten wir ja die letzten 50 Jahre nicht mehr. Ja. Aber Klima ist eben einfach dadurch gekennzeichnet, dass manche Ereignisse trotzdem eintreten. Das sind dann eben irgendwelche Maximal- oder Minimalwerte. Die können einfach passieren, trotzdem das Klima einfach wärmer wird. Ja. Von daher muss man beim Klima, wenn man sagt, irgendwie es wird, Temperatur wird wärmer, dann schließt das aber trotzdem mal so einen einzelnen kalten Winter nicht aus. Ja, zumal ja auch globale Erwärmung nicht bedeutet, dass es jetzt überall gleichmäßig wärmer wird. Genau, also ich glaube, jetzt die Menschen in Deutschland oder auch in Europa hatten jetzt irgendwie einen kalten, schneereichen Winter, wie es lange nicht mehr gab. Aber letztendlich muss man eben auch sagen, Europa ist nicht Nabel der Welt, sondern global gesehen war es einfach in vielen Teilen der Welt, wie in Kanada, wie in Grönland, einfach einer der wärmsten Winter. Ja, können wir nächstes Mal dann dahin gehen, wenn es uns zu viel Schnee hat, gehen wir nach Alaska oder nach Kanada. Ist bestimmt wärmer. Relativ. Okay. Dann sollen wir vielleicht mal ein bisschen über die, ein bisschen in Richtung Details gehen. Welche phänomenologischen, also sichtbaren, für uns sichtbaren Parameter spielen denn eine Rolle und welche für uns vielleicht nicht so sichtbaren Parameter sind wichtig? Sie haben vorhin schon Ozeane erwähnt und ganz offensichtlich spielt wahrscheinlich auch die Sonneneinstrahlung eine Rolle. Welche Parameter sind fürs Klima wichtig, beziehungsweise werden dann in Klimasimulationen auch simuliert? Und ist das Gleiche? Also gibt es Dinge, die wichtig sind, die wir aber noch nicht simulieren können? Ich hatte ja schon im Vorwege etwas darüber erzählt, was eigentlich jetzt zum Beispiel ein Atmosphärenmodell so ausmacht. Ja. Und da fällt einem natürlich erstmal ein, bei der Atmosphäre gibt es Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Druck. Also es gibt alle möglichen physikalischen Größen, die da zunächst mal eine Rolle spielen. Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt mit ein bisschen globaleren Blick betrachten, das heißt das ganze Erdsystem betrachten, dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass da Gase drin sind, Kohlenstoff, die dann wiederum vom Ozean aufgenommen werden können, die man natürlich dann auch irgendwo mit berechnen muss. Mhm. Ja, also der Transport von Kohlenstoff oder von Aerosolen in der Luft und die Aufnahme und Abgabe von Kohlenstoff jetzt durch andere sogenannte Kompartimente im Klimasystem. Mhm. Ja, und diese Kompartimente, das ist eben einerseits, also man unterteilt das ganze Klimasystem sozusagen in grobe Einheiten. Das eine ist die Atmosphäre, der Ozean, die Landbiosphäre, die Biogeochemie im Ozean, also im Gegensatz zur Physik des Ozeans. Ja. Das Meereis, Inlandeis ist zum Beispiel ein Punkt, der wird jetzt so langsam in die Modelle eingebaut, weil man das mit betrachten muss, wenn man über längere Zeitskalen rechnet. Es ist aber eben sehr schwierig, weil man da auch eigentlich noch nicht so sehr gut drüber Bescheid weiß. Es gibt nicht so viele Messungen sozusagen da im Inlandeis über die Prozesse. Also es gibt wenig Menschen, die sozusagen unten unter den 3 Kilometer Eis in der Antarktis auf dem Boden rumlaufen können und messen können, was da so los ist. Ja. Also wie der Druck und Temperatur etc. Schmelzprozesse zum Beispiel verändern oder Gleitprozesse. Ja. Genau, und so Geschichten wie Wolkenbildung, Wolkenbedeckung und natürlich auch die Sonnenaktivität. Hört man auch immer wieder, dass die Erwärmung angeblich daher kommt, dass die Sonne gerade aktiver sein soll, angeblich. Ja, also die zur Sonnenaktivität, das weiß man natürlich ganz gut, dass die Sonne nicht immer gleich stark scheint, sondern dass die unterschiedlich aktiv ist. Mhm. Das kann man eben für die Vergangenheit, oder da hat man es beobachtet. Man kann auch diese Änderungen, die in der Vergangenheit beobachtet wurden, in so ein Modell hineinstecken und dadurch eben abschätzen, wie stark sozusagen die Antwort eines Modells auf diese externen Einflüsse, also das heißt diese Änderung der Sonneneinstrahlung durch die Sonnenaktivitätsschwankungen sind. Und dann kommt man mit solchen Klimamodellen vielleicht zu einer Bandbreite von, plus minus 3 Grad oder so. Ja. Die Zahl habe ich nicht exakt im Kopf, aber es ist jedenfalls jetzt schon, ist dieser Bereich, den man da abgeschätzt hat, kleiner als das, was wir vom Beginn der Industrialisierung bis heute an globaler Klimaänderung beobachten können. Mhm. Okay, also mit anderen Worten, es kann nicht die einzige Ursache sein. Da ist die Wissenschaft sich eigentlich relativ einig, dass es nicht so ist. Ja. Wie ist denn der Bezug zwischen Simulation, Theorie und Messung? Also wir haben sozusagen theoretische Modelle darüber, wie das Klima angeblich, hoffentlich, unserer Meinung nach funktioniert. Wir haben Messungen über die Vergangenheit und über die Gegenwart, logischerweise. Und wir haben die Simulation. Können Sie vielleicht da nochmal ein bisschen erläutern, wie die zusammenspielen, was für wen wann welchen Input liefert? Gut, also wenn ich vielleicht nochmal zum Unterschied Wettervorhersage und Klimasimulation. Mhm. Bei Wettervorhersage geht es ja eben um eine deterministische Vorhersage, wo ich ganz genau wissen möchte, wann welches Ergebnis wo rauskommt. Mhm. Um das ausführen zu können, muss ich sehr gut die Anfangsbedingungen kennen. Das heißt, ich muss den Zustand der Atmosphäre sehr genau, räumlich sehr genau kennen, was in der Regel, sagen wir mal, für einzelne Messstationen am Boden ganz gut funktioniert, aber für größere Höhen nicht so sehr gut funktioniert, weil man da praktisch immer Sondenaufstiege machen müsste, und zwar die ganze Zeit. So viele gibt es einfach nicht. Ja. In unserer Gegend hier in Westeuropa funktioniert das noch ganz gut, da haben wir noch eine ganz gute Abdeckung, aber es gibt natürlich Gebiete auf der Erde, wo sich nachvollziehbaren Gründen nicht so viele Menschen aufhalten, wie zum Beispiel mitten in der Wüste oder in der Antarktis. Auf den Ozeanen. Auf den Ozeanen. Da ist das Bild, was wir sozusagen haben, was solche direkten Messungen angeht, eben sehr dünn. Und wir sind komplett auf Satellitenbeobachtungen angewiesen, die jetzt aber eben auch kein wirkliches dreidimensionales Bild der Atmosphäre schaffen können. Ja. Bei den Klimasimulationen sind diese Anfangsbedingungen eben nicht so wichtig. Ganz im Gegenteil, Da sind die Randbedingungen wichtig und die Anfangsbedingungen variiert man sogar bei Klimamodellen, was übrigens auch in der Wettervorhersage gemacht wird, mit einem Rauschen sozusagen. Also um quasi man nimmt die Anfangsfelder und addiert ein Rauschen da drauf, also das heißt, man verbiegt die Werte da drauf, ja, und rechnet dann dasselbe Experiment mehrere Male, möglichst oft, und kann dann sozusagen über die Antwort nachher, also über die Ergebnisse und die Bandbreite der Ergebnisse, Aussagen zur Statistik treffen. Das heißt, wie genau ist eigentlich diese Simulation oder wie groß ist der Fehler bei dieser Simulation? Ja, beziehungsweise wie groß wäre ein falscher Anfang, wie groß wäre die Auswirkung eines möglicherweise nicht ganz genau bekannten Anfangswerts? Genau. Also man kann damit sozusagen eben präziser das statistisch mittlere Ergebnis bestimmen, aber auch den Fehler balken, ja, durch solches Rauschen eben. Ja. Das heißt also, die Messung dient für die Anfangswerte, ist nicht ganz so wichtig wie vielleicht oder wie beim Wetterbericht. Und die theoretischen Vorstellungen darüber, wie die Atmosphärenphysik und die Ozeanphysik und so weiter funktioniert, das steckt letztendlich in den numerischen Näherungsgleichungen, die man in die Simulation reinsteckt. Ganz genau. Also alles, was man sozusagen gut verstanden hat, steckt eigentlich in diesen Modellen drin. Natürlich kann man immer noch feststellen, dass dann bestimmte Prozesse vielleicht dann doch nicht exakt so abgebildet werden, wie man sie eigentlich erwartet hat. Und dann guckt man eben sozusagen wieder in die Prozesse genauer rein und merkt irgendwie, okay, da brauche ich vielleicht eine räumlich höhere Auflösung, um das besser hinzubekommen. Mhm. Oder ich muss zeitlich höher auflösen oder ich muss qualitativ andere Prozesse mit einbeziehen. Und aus diesem Grund ist praktisch in der Vergangenheit die Komplexität der Modelle immer weiter angewachsen. Ja, klar. Ja, man versteht einfach auch immer besser, wie das Ganze zusammenhängt und man hat mehr Informationen über die Zusammenhänge eben, klar. Ja, und insofern ist es so, dass wir sind ja ein Rechenzentrum, wo praktisch jetzt seit über 20 Jahren solche Simulationen gemacht werden. Und Sie wissen ja, dass die Rechnerleistung praktisch exponentiell angewachsen ist, ja, in dieser ganzen Zeit. Das heißt, wir haben jetzt ein wirklich Vielfaches von dem zur Verfügung, was wir vorher machen konnten. Aber die Länge von Experimenten hat sich eben vielleicht gar nicht so stark geändert. Also das heißt, die Simulationszeiträume sind etwas größer geworden, aber ein ganz großer Teil der Rechenzeit ist daran geflossen, praktisch diese Komplexität zu erhöhen, das heißt, mehr Komponenten mit einzubeziehen, ja, ja, und die räumliche Auflösung zu erhöhen. Ja. Ich würde noch mal ganz gerne zurück zu Wetter- und Klimamodellierung kommen. Und zwar, ja, denke ich mal, ein Punkt, den man auch immer beachten sollte, ist, wenn man so ein Klimamodell quasi programmiert hat, muss man ja letztendlich auch austesten, ob das wirklich die Realität abbildet. Ja. Und das kann man ja eigentlich auch nur überprüfen anhand von Wetteraufzeichnungen, dass man im Prinzip diese Messungen, also entweder direkte Wetteraufzeichnungen von Wetterstationen seit ungefähr 150 Jahren, wird Temperaturen, Niederschläge und so aufgezeichnet, ja, beziehungsweise über indirekte Wetteranalysen, über, ja, man nützt da Proxydaten aus Eisbohrkernen oder Pollenanalysen oder Baumringen, kann man irgendwie analysieren und kann dann eben über gewisse Indikatoren auch das Wetter damals zurückschließen. Und das wird als Grundlage dann genutzt, um irgendwie, dieses Klimamodell muss erstmal in die Vergangenheit zurückrechnen, wenn es dann quasi kalibriert, das abbildet, was uns diese Wetteraufzeichnungen oder Wettermessdaten irgendwie ergeben, dann irgendwann kriegt es quasi die Erlaubnis, in die Zukunft zu rechnen und eine Prognose abzugeben. Es wird quasi anhand der Vergangenheit kalibriert. Genau. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht ergänzend dazu, also für die Vergangenheit bis heute hat man sozusagen diesen Zeitraum von 1850 bis 2000 hat man zum Beispiel bei den IPCC, also bei den Rechnungen für den Weltklimastatusbericht, ja, auch immer mitgerechnet. Und das ist praktisch auch immer erstmal so eine Art Prüfung, wie gut kann es die bisher beobachteten Klimaänderungen eigentlich reproduzieren. Ja. Also das heißt, wenn das Modell da schon was ganz anderes machen würde, dann könnte man natürlich mit Fug und Recht behaupten, ihr könnt ja nicht mal die letzten 150 Jahre rechnen, wie wollt ihr jetzt irgendwie Projektionen für die Zukunft rechnen? Ja. Wird da eigentlich tatsächlich in die Vergangenheit projiziert gerechnet oder nimmt man einen Startwert von vor 100 Jahren und rechnet aus in die Zukunft? Die Randbedingungen, also insbesondere die Treibhausgasgehalte oder Konzentrationen für die vorindustrielle Zeit werden als Startwert genommen und dann wird sozusagen bei den Randwerten eben genau dieser Anstieg von CO2 in der Atmosphäre oder anderen Treibhausgasen vorgegeben. Mhm. Und alles andere macht jetzt dieses gekoppelte Modell, was ja eben nicht nur Atmosphäre, sondern auch Ozean etc. ist, macht es dann von ganz alleine. Mhm. Okay. In the dark room of this house, there are some dusty memories. In a closet full of dreams, they awake me while I try to sleep. They take me to the past, back to your heart. In the corner of this room, there sits a man with a heart of stone, a cold and lonely breath. Dann reden wir mal ein bisschen über die Modellbildung. Also ganz offensichtlich ist es ja so, dass man, oder was heißt, vielleicht ist es ja gar nicht offensichtlich, kann man tatsächlich die wirklichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten direkt simulieren, also wirklich irgendwelche Gasgleichungen oder irgendwelche ausdehnenden Pakete, Luftpakete, die aufsteigen, oder nimmt man da Näherungsformeln für diese Geschichten? Ja, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass wir immer nur Näherungen rechnen können in einem Modell. Ein Modell ist praktisch immer eine Idealisierung. In unserem Fall ist es so, dass wir die Erde mit einem Rechengitter überziehen und dann für jeden Gitterpunkt, also für jede Gitterzelle, praktisch immer diese Gleichung lösen. Und jede Lösung der Gleichung ist ja eben ein Zeitschritt in die Zukunft, und das macht man dann eben sehr oft. Ja. Je gröber diese Gitterzellen sind, je weiträumiger die sind, desto unschärfer wird natürlich das Ergebnis, was man da bekommt. Ja. Das kann man sich natürlich ganz einfach vorstellen, wenn wir jetzt in 20 Jahre in die Vergangenheit schauen, da hatten wir praktisch Modelle, die haben so Kanten, Gitterpunktskantenlängen von 500 mal 500 Kilometer gehabt. Mhm. Das heißt, da wären Deutschland so 1 bis 2 Gitterpunkte. Ne? Ja. Nun darf man aber solche Ergebnisse auch nicht auf Gitterpunktsebene interpretieren, sondern muss eigentlich zumindest die umliegenden Gitterpunkte damit einbeziehen. Ja. Also aus numerischen Gründen ist es eigentlich nicht gestattet, einzelne Gitterpunkte sozusagen dann zu interpretieren. Ja, klar. Aber nochmal, Näherung kann ja heißen, wir haben eine begrenzte Zeitauflösung oder wir haben eine begrenzte räumliche Auflösung oder wir rechnen mit Formeln, die gar nicht der Wirklichkeit entsprechen, sondern Näherungen der Wirklichkeit sind. Auf das wollte ich gerade raus. Verwenden wir wirklich die echten Gasgleichungen für die einzelnen sozusagen Zellen und rechnen mit der echten Physik, oder sind schon die physikalischen Formeln Näherungen? Für diese Lösung, dieses Gleichungssystem, benutzt man iterative Verfahren, die immer eine Näherungslösung sind, also okay, eine technische Näherungslösung. Mhm. Man kann die Genauigkeit bei solchen Verfahren vielleicht erhöhen, wenn man die Anzahl der Iterationen erhöht, aber ab irgendwann wird es dann eben nicht mehr besser. Und yeah, wo muss man denn finden? Und weil es aber eben so ein iteratives Verfahren ist, kann man sich dann vorstellen, dass man eben Computer, und zwar große, braucht, um praktisch diese vielen Iterationen, die notwendig sind, um diese Näherungslösung auszurechnen für einen Gitterpunkt, zu bestimmen. Ja, ja. Das heißt, der Computer macht logischerweise die sozusagen Handarbeit des Ausrechnens, aber die Definition des Modells und das Festlegen, welche Parameter bei einer bestimmten Simulation berücksichtigt werden und wie die genährt werden, das macht der Wissenschaftler, oder wer macht das? Die Modelle werden sozusagen von unseren Kunden entwickelt. Also unsere Kunden sind eben alle Nutzer, die auf unserem System arbeiten. Und das sind im Wesentlichen alle Wissenschaftler, die numerische Klimasimulationen machen. Die, ja, entwickeln die Modelle. Und manche Grundlagen für solche Modelle sind eben schon lange bekannt. Im Fall der Atmosphäre hat man das Ganze schon einigermaßen gut verstanden, wobei es natürlich immer, wie ich schon mal eben auch einwarf, Prozesse gibt, wo man noch Bedarf sieht, die Präzision oder das Verständnis noch weiter zu intensivieren. Mhm. Sie nannten auch ein Beispiel, das waren die Wolken. Also ja, Wolken sind ja sehr kleinräumig. Solche kleinräumigen Phänomene passen nicht in eine Gitterzelle von 100 mal 100 Kilometern rein, beziehungsweise kann ich damit nicht direkt darstellen. Ja. Ich muss sie also parametrisieren. Ja, genau. Mhm. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel dann berechnen kann, okay, von dieser Gitterzelle sind so und so viel Prozent bewölkt. Ja. Die Dynamik in den Wolken kann aber eben andere Ergebnisse praktisch bringen als so eine mit einer groben Brille gesehene parametrisierte Lösung. Deswegen, ja, ist man eben dabei, mit sehr hochauflösenden Modellen die eigentliche Wolkenphysik genauer zu verstehen. Das wird auch bei uns gemacht. Das, ja, ist auch ein Teil dieser Grundlagenforschung, die, mhm, gemacht wird. Also nicht wir machen diese Forschung, klar, sondern auf unseren Rechnern passiert. Ja. Das sind zum Beispiel die Kollegen vom Max-Planck-Institut, die solche Modelle entwickeln und versuchen, das Verständnis der Wolken und ihrer Modellierung zu verbessern. Genau, und das heißt, aus dem, was man in diesen detaillierten Simulationen dann lernt, werden dann wieder Näherungsverfahren oder Parametrisierungsverfahren abgeleitet, die man dann in Klimasimulationen verwenden kann, richtig? Genau, man versucht ja einfach irgendeinen Weg zu finden, das nutzbar zu machen, eben für die großen Modelle. Ja, okay. Gibt es jetzt, also Sie haben ja schon öfters jetzt erwähnt, dass Sie ja sozusagen in Anführungszeichen nur der Dienstleister sind und die eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit, die kommt von Ihren Nutzern. Heißt es jetzt, dass Sie zum Beispiel auch, sag ich mal, eine Bibliothek von existierenden Simulationskomponenten haben, die Leute dann nutzen? Oder kommen die wirklich mit Ihren komplett eigenen Programmen und Sie stellen tatsächlich nur einen Rechner und einen großen Bildschirm für die Visualisierung zur Verfügung? Gibt es schon eine Art Bibliothek von Modellen, die allerdings jetzt unsere Kunden irgendwann mal entwickelt haben. Mhm. Und wo jetzt bei uns auch einige Kollegen sich dann auch damit auskennen, wie man diese Modelle eben gut auf solchen komplexen Parallelrechnerarchitekturen zum Leben erwecken kann, sodass die auch die Vorzüge dieser Rechnerarchitektur so nutzen können, dass das Modell auch schnell genug ist. Ne? Ja. Also es gibt sozusagen sogenannte Community-Modelle. Das sind Modelle, wo praktisch die ganze Community, das heißt alle Klimaforscher in Deutschland, die sich dann mal irgendwie treffen, also ich sage jetzt mal alle, das stimmt natürlich nicht wirklich, aber eben einige große Institutionen, viele Uni-Institute sich zu bestimmten Themen treffen und sagen, okay, wir brauchen diese und jene Rechnung. Also das heißt, es gibt ein sehr breites Interesse daran mit den und den Modellen. Das sind jetzt unsere Arbeitspferde. Und diese Modelle, die werden bei uns natürlich dann auch in dem Sinne vorgehalten, oder dass wir eben diese Auswahl von Modellen betreuen hinsichtlich der Optimierung und Lauffähigkeit auf unserem System. Okay. Das heißt, die Wissenschaftler stellen quasi das fachliche Know-how zur Verfügung und Sie haben sozusagen ein paar fitte Softwareentwickler, die wissen, wie man es auf die Parallelarchitekturen umsetzt. Ja, genau. Wir haben einige Softwareentwickler, die sich damit beschäftigen, die Modelle dann so schnell zu machen, dass man auch schnell genug in die Zukunft rechnen kann. Genau. Das heißt aber eben auch, dass in verschiedenen Simulationen eben auch verschiedene Komponenten des Klimas simuliert werden und es ist Aufgabe oder Job des Wissenschaftlers zu entscheiden, welche Größen er simulieren möchte. Ja, man kann jetzt Klimauntersuchungen mit einfachen physikalischen Modellen machen. Man kann aber auch eben ein ganzes Erdsystemmodell zusammenbauen, wo jetzt eben zum Beispiel die Landbiosphäre, also Pflanzenwachstum etc. mit einbezogen werden kann oder die Biogeochemie im Ozean. Ja. Und je nachdem, welche wissenschaftliche Frage ich beantworten möchte, kann es eben sinnvoll sein, vielleicht sogar auch nur ein regionales Atmosphärenmodell für einen Fall zu nehmen, was dann wieder mit Beobachtungen oder mit anderen Modellergebnissen angetrieben wird. Ja. Also man nimmt nicht immer sozusagen das hochkomplexe Riesenmodell, sondern je nachdem, welche Frage man bearbeitet, muss man sich sozusagen das Richtige raussuchen. Mhm. Eine Sache, die, glaube ich, auch jeder so Urban Legend-mäßig mal gehört hat, war, wenn in Südafrika ein Schmetterling mit dem Flügel schlägt, kann das dazu führen, dass es bei uns gewittert. Und was das natürlich sagen will, ist, dass das Wetter und das Klima wahrscheinlich auch kein lineares System ist und chaotische Effekte haben kann. Wie geht man denn damit um, wenn man eine Simulation macht? Ja, also im Fall der Klimasimulation ist es wie ich schon sagte, keine deterministische Vorhersage. Ja. Aber ich hatte jetzt schon erklärt, dass man diese sogenannten Ensemble-Rechnungen nimmt, um praktisch ganz viele Schmetterlinge mit dem Flügel schlagen zu lassen. Das heißt, ich störe die Anfangsbedingungen, das ist nämlich das, was der Schmetterling gerade gemacht hat. Ja. Nur ich kann sie natürlich nur an einem Ort stören, aber ich kann sie auch an vielen Orten stören und kann damit sozusagen eben letztlich die Genauigkeit des Endergebnisses besser klassifizieren. Okay. Also man variiert die Anfangswerte und guckt, ob dann das Ergebnis in Anführungszeichen chaotisch variiert, und wenn es das nicht tut, kann man daraus schließen, dass die Anfangswerte eben keine solche Auswirkung haben. Ganz genau, wenn man sozusagen jetzt völlig divergierende Endergebnisse hätte, dann wüsste man, das ist nicht vorhersagbar in dem Sinne. Aber bei den Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, ist es natürlich so, dass eben da durchaus eine Vorhersagbarkeit oder eine Berechenbarkeit vorliegt. Mhm. Auch wenn man natürlich weiß, dass manche Größen wie Temperaturänderungen auch über längere Zeiträume eben bisher besser verstanden sind als andere Größen wie vielleicht Niederschlagsänderungen oder noch schlimmer sozusagen solche biogeochemischen Prozesse, die man eben nicht einfach auf Grundlagen der Physik zurückführen kann, sondern wo praktisch viele empirische Beobachtungen und Prozesse, die man vielleicht im Labor nicht in dem Maßstab auch wiedergeben kann, beteiligt sind. Okay. Das heißt, mit anderen Worten, dieses Thema chaotische Geschichten kriegt man eigentlich ganz gut in den Griff, indem man eben dann diese Ensembles rechnet. Das ist kein wirkliches Problem oder kein grundsätzliches Problem. Theoretisch nicht. Ich denke mal, was limitierend ist, ist einfach die Rechnerkapazität, die man zur Verfügung hat. Ja. Also wenn wir jetzt über Klimamodellierung sprechen und sich ein Hörer dann vielleicht fragt, naja, ist doch alles kein Problem, warum nehmen Sie denn nicht alle irgendwie Teilsysteme, die Sie haben und rechnen dann das ganz oft? Wenn man das dann sich tatsächlich nochmal in reine Rechenzeit oder Rechenleistung, die erforderlich ist, umrechnet, dann ist man auf einmal total erstaunt, dass es eben dann doch nicht mal ebenso sich rechnen lässt. Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal zur Praxis der Simulationen übergehen und zum Beispiel die Frage beantworten, wie genau kann denn räumlich und zeitlich heutzutage sinnvollerweise simuliert werden? Hängt natürlich von der Menge und Komplexität der sozusagen Komponenten, die man rechnen will, ab. Klar, habe ich verstanden. Aber was gibt es da für typische Aussagen dazu? Da könnte ich die Aussage zu treffen, dass wir bei den Simulationen des deutschen Beitrags sozusagen für den letzten IPCC-Bericht, den vierten Weltklimastatusbericht, mit einer Auflösung horizontal 180 Kilometer ungefähr gerechnet haben. Mhm. Bei den Simulationen, die jetzt anlaufen oder angelaufen sind für den nächsten, den fünften Sachstandsbericht, der dann vielleicht 2012 oder 2013 irgendwie sowas fällig wäre, wird es etwa 100 Kilometer oder knapp drunter sein. Mhm. Also das heißt, wir konnten die Auflösung so ganz grob gesprochen halbieren, haben aber jetzt einen Rechner, der irgendwie grob gesprochen 60 mal so leistungsfähig wie der, den wir davor hatten. Mhm. Und konnten es damit gerade mal so hinkriegen, die Auflösung eben in einer Richtung zumindest zu verdoppeln. Aber da muss man sich eben wieder vor Augen halten, okay, ich verdoppel nicht nur in die eine Richtung, sondern also nicht nur Ost-West, sondern auch Süd-Nord. Ja. Dann habe ich irgendwie schon viermal so viele Gitterpunkte. Ja. Wenn ich die Auflösung verdoppel, dann muss ich aus numerischen Gründen meinen Rechenzeitschritt verkürzen. Dann komme ich schon auf den Faktor 10. Okay. Und dazu kommt dann noch, dass ich vielleicht auch mehr Schichten in der Vertikal nehme. Komme ich vielleicht auf den Faktor 20 oder 30. Und dazu kommt, dass ich eben auch noch jetzt Prozesse mit einbeziehe, die ich vorher nicht einbeziehen konnte. Ja. Ja. Ja, und so werden wir praktisch für den kommenden Weltklimastatusbericht für die Rechnung unseren Rechner zu einem Viertel oder zu einem Drittel für mehr als ein Jahr komplett auslasten, also rund um die Uhr. Ja. Und genau dasselbe, das haben wir für den letzten Weltklimastatusbericht mit unserem letzten Rechner gemacht. Mhm. Ja, das kennt man ja auch aus der, sagen wir mal, vom Heimanwender, vom PC-Nutzer, dass die Anwendungen eigentlich nicht schneller werden, sondern dass die Anforderungen an das, was man mit dem Rechner machen will, ziemlich genauso groß sind wie das, was die Rechner an zusätzlicher Leistung mitbringen, sodass sozusagen das gefühlte Niveau an Leistung immer gleich bleibt. Ja, genau. Und das ist irgendwie tatsächlich so, wenn man jetzt einen Rechner hat, der jetzt ein paar Jahre, also ein PC, ne, zu Hause oder bei der Arbeit, der jetzt schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass alles Ewigkeiten dauert. Ja. Obwohl das am Anfang, als der Rechner neu war, ja ganz schnell ging. Aber dabei verkennt man eben, dass sich seitdem das Betriebssystem praktisch ständig verändert hat. Und die Anwendungsprogramme, die auf dem Rechner installiert wurden, und die Anzahl der Daten hat sich erhöht und so weiter. Ja. Und all das führt praktisch dazu, dass eben die gefühlte Leistungsfähigkeit des Rechners ständig abnimmt. Ja, genau. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, zynischerweise, dass Windows im Laufe der Nutzung ja wirklich langsamer wird, weil es so einen Bodensatz von Schrott ansammelt, der das System abbremst. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist ungefähr grob die vertikale Auflösung? Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich die vertikale Auflösung fast noch wichtiger ist als die horizontale, weil natürlich in verschiedenen Atmosphärenschichten ganz verschiedene Wetterphänomene ablaufen. Die vertikale Auflösung wird, sagen wir mal, bei der horizontalen Auflösung vielleicht nochmal, dann benutzt man im Prinzip rektilineare Gitter. Das heißt, diese sind rechtwinklig, ja, im Fall der Atmosphäre und vielleicht nicht ganz gleichabständig, aber so grob gesprochen ist es so ähnlich wie ein reguläres Gitter. Wenn ich die Weltkarte sozusagen einmal aufroll und in so einer Projektion darstelle, dann ist das ungefähr gleichabständig, ne? Ja. Beim Ozeanmodell ist es auch noch ein bisschen anders. Das ist ein kurvilineares Gitter. Da versucht man eben die wirklichen auf der Erde vorliegenden Abstände irgendwie immer ungefähr gleich zu halten. Und man möchte nicht so gerne die Kontinente mitrechnen, insbesondere auf der Antarktis. Ja. Da ist nicht so viel Wasser drin. Also da gibt es halt einen Kontinent, ne? Ja, klar. Das heißt, also das möchte man nicht mitrechnen. Deswegen nimmt man praktisch da ein anderes Modellgitter. Mhm. Und beim Ozean ist es so, dass man eben ein ungleichabständiges Gitter benutzt. Das heißt, da, wo am meisten passiert, und das ist naturgemäß nahe der Oberfläche, ja, hat man den geringsten Gitterpunktabstand. Und der nimmt dann, je weiter man nach unten kommt, immer weiter zu. Das heißt, unten am Ozeanboden hat man sehr mächtige Schichten und oben an der Oberfläche hat man eine sehr hohe Auflösung. Ja. Und bei der Atmosphäre ist es natürlich genau umgekehrt. Nur da hat man das Problem, dass man ja auch da, wo besonders viel passiert, eine Topografie hat. Ja. Und deswegen hat man praktisch Schichten, die sich eben genau an diese Topografie anpassen, also die folgen dem Gelände, ja, und sind dann aber eben auch noch nahe des Bodens relativ dünn. Und je weiter man nach oben kommt, nehmen sie an Mächtigkeit zu. Okay. Und grober Daumenwert? Also ich denke jetzt bei den aktuellen Modellen vielleicht 40 Schichten pro Ozean oder okay, 40, 60, 80, irgendwie sowas. Ja. Und es geht dann bis zur Tropopause oder bis ganz hoch sozusagen? Ja, gibt auch da wieder eben, okay, wie wir eben in dem Thema Baukasten schon, ja, sozusagen, okay, erwähnt hatten, gibt es unterschiedliche Modelle. Okay. Ja. Also es gibt eben Modelle, die, sagen wir mal, bis 10 Millibar hochgehen und es gibt aber auch welche, die bis 0,1 hochgehen, mhm, also das heißt bis 80 Kilometer oder, ja, mehr. Okay. Sie haben gerade schon gesagt, dass die IPCC-Simulation ein Dreivierteljahr auf ein Drittel des Rechners, richtig verstanden, läuft? Ja, mehr als ein Jahr und dann ein Viertel des Rechners. So rum. Ein Drittel, okay, des Rechners. Okay. Ist das typisch oder ist das eher die Ausnahme, weil das der große, die große Mega-Rechnung ist? Na, das ist eben eine sogenannte Konsortialrechnung, wo es einerseits ein großes wissenschaftliches Interesse, aber auch ein großes politisches Interesse dran gibt. Ja. Wenn man jetzt als Doktorand hier irgendwie sich ein tolles Thema ausgedacht hat oder der Professor hat sich ein tolles Thema ausgedacht, was der Doktorand bearbeiten muss, ja, dann wird er typischerweise jetzt nicht ganz so viel Rechenzeit bekommen, weil sonst könnten ja nur 3 Leute auf dem System, genau, arbeiten. Ja. Das heißt, es läuft dann mal eine Woche oder 2 Wochen oder mal 3 Tage. Ja, so typische Experimentlängen sind also so tatsächlich mindestens eine Woche, manche Sachen aber auch tatsächlich mehrere Monate, würde ich sagen. Ja. Okay. Und wie Sie schon gesagt haben, der Gesamtrechner wird dann halt zerlegt in mehrere Teile, sodass immer verschiedene Leute verschiedene Dinge tun können. Genau, das ist ja ein Parallelrechnersystem und, ja, dann gibt es verschiedene Klassen sozusagen von Anforderungen. Ja. Das heißt, es gibt eine Warteschlange sozusagen für solche Aufträge, für Programme, die, was weiß ich, einen Viertelrechner benutzen wollen und dann gibt es eine Warteschlange, ja, die nur ein Achtel benutzen wollen oder so und bis hinunter zu eine Warteschlange für Aufträge, die nur eine CPU benutzen wollen. Ja. Und auf, ja, einem Rechner sind ja 16 Dual-Core-CPUs, also praktisch 32 CPUs. Ja. Bevor wir nochmal, wir kommen gleich zu der Rechner-Hardware-Geschichte. Eine Frage vorher noch kurz, wer entscheidet denn, was simuliert wird? Gibt es da so einen klassischen, ich reiche ein Paper ein und dann gibt es ein Board, das entscheidet oder wie läuft das? Für die Verteilung der Rechenzeit gibt es zurzeit praktisch ein Gremium, was in der Tat solche Rechenzeitanträge prüft. Das heißt, da sitzen eben Wissenschaftler auch wiederum drin, ja, aus verschiedenen Einrichtungen, die diese Anträge dann durchgucken, ob das jetzt inhaltlich sinnvoll ist oder ob das nicht irgendwas ist, was jemand anders eben schon vor 3 Monaten gerechnet hat. Ja, genau. Grundsätzlich ist es so, dass quasi die Rechenzeit, die hier am DKZ zur Verfügung steht, zu 50% eben allen deutschen Wissenschaftlern zur Verfügung steht, die dann eben über so einen Projektantrag die beantragen können und wenn das genehmigt wird, eben nutzen. Ja. Und die anderen 50% stehen unseren Gesellschaftern zur Verfügung. Wir haben vier Gesellschafter, das ist einmal die Max-Planck-Gesellschaft, das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, das GKSS-Forschungszentrum in Geesthach und die Stadt Hamburg, vertreten durch die Uni Hamburg. Und die haben eben unterschiedliche Gesellschafteranteile. Und dafür, dass sie als Gesellschafter hier die Betriebskosten des DKZs übernehmen, bekommen sie entsprechend ihre Anteile auch Rechenzeit zur Verfügung. Und das können dann quasi die Gesellschafter ihr Kontingent hausintern verteilen. Ja, okay, alles also klar. Wichtig ist es immer, dass es für die Klimaforschung ist, weil wir eben ein dediziertes Rechenzentrum sind für Klimaforschung. Und das ist eben dann auch eine Sache bei den normalen Projektanträgen, dass man immer guckt, wird hier wirklich Klimaberechnung, Klimasimulationen durchgeführt. Ja. Okay, auf zur Hardware. Was für ein Rechner? Was wird da eingesetzt? Wahrscheinlich irgendwas Großes, Paralleles, Mehrkerniges. Genau, also wir haben eine IBM Power 6 Maschine. Die ist im Prinzip so aufgebaut, dass die aus einzelnen Knoten besteht. Also ein Knoten ist sozusagen ein einzelner Computer mit einem Hauptspeicher von zum Beispiel 64 oder 128 Gigabyte und 16 Dual-Core-Prozessoren. nämlich aber jetzt eben keine Intel-Prozessoren, sondern eben diese IBM-Power-Prozessoren. Ja. Das Ganze ist hybrid gekühlt. Da haben wir sozusagen einmal Luft, die da durchpustet, auf der anderen Seite aber auch eine Flüssigkühlung, um die Wärme, die diese Prozessoren erzeugen, auch wieder aus dem Rechner rauszubekommen. Ja. Gut, und diese Rechner sind dann eingebaut in große schwarze Schränke. Da sind dann vielleicht irgendwie, ich muss jetzt mal schätzen, vielleicht 12 oder 15 oder so in einem großen schwarzen Schrank drin. Und von diesen Schränken haben wir eben eine ganze Menge, sodass wir insgesamt 264 von diesen Knoten haben. Mhm. Das summiert sich dann auf zu 8448 Prozessorkernen. Ja. Und insgesamt 20 Terabyte, also 20.000 Gigabyte Hauptspeicher. Ja. Und damit diese Rechner auch gemeinsam an einem Problem arbeiten können, gibt es einen großen InfiniBand-Switch. Also InfiniBand ist die Technologie. Das ist sozusagen ein Kommunikationsknotenpunkt, wo alle Rechner mit allen Rechnern verbunden sind und dann eben mit einer relativ großen Bandbreite und einer möglichst kleinen Latenz, also Wartezeit, ja, man was irgendwie verschickt hat, Informationen austauschen können. Mhm. Wie viel Mega oder Terra oder sonst was Flops hat das Ding? Das hat 158 Teraflops, also 158.000 Gigaflops. Ja, okay. Müsste man jetzt eigentlich in Bezug setzen zum PC zu Hause, aber dummerweise habe ich da die Zahl jetzt auch nicht im Kopf. Ja, also ein PC hat, wenn ich das richtig entsinne, so heutzutage vielleicht 5, 6 Gigaflops. Ja. Also es gibt natürlich jetzt auch PCs, die haben Quad-Core-Prozessoren, sind hochgetaktet, die haben dann theoretisch eine größere Rechenleistung. Also der Vergleich wäre 5 Gigaflops für einen Kern. Ne? Ja. Und es ist aber auch immer schwierig, PC mit so einem Hochleistungsrechner zu vergleichen. Ja. Eben, was mein Kollege auch meinte, das Besondere an diesem Rechner ist im Prinzip, dass alle Kerne irgendwie miteinander kommunizieren können. Ja. Und dann eben auch Ergebnisse irgendwie austauschen und möglichst schnell austauschen können. Ja. Und das wäre eben, selbst wenn man sich da, keine Ahnung, 100 oder 1000 PCs hinstellt, nicht möglich. Genau, das heißt eben auch, der Entwickler, der jetzt da Software dafür schreibt, muss der bei seiner Algorithmik und bei der Partitionierung berücksichtigen, dass an bestimmten Stellen sozusagen das InfiniBand dazwischen hängt und es quasi verschiedene Knoten sind, oder ist das InfiniBand so schnell, dass man das quasi vergessen kann? Also er muss zumindest diese Kommunikation, muss man ja eben in diese Modelle einbauen, okay, also das ist nicht um eine Parallelisierung zu machen. Ne? Okay. Mhm. Und diese Modelle sind übrigens alle in, oder weitgehend in Fortran geschrieben. Ja, ja. Also wie früher. Ja. Nur ist das natürlich heutzutage eine etwas neuere Variante von Fortran. Das heißt, da gibt es dann auch Vektorbefehle drin und ja, so. Welch Luxus. Genau. Und um diese Parallelfunktionalität mit einzubauen, muss man dann eben noch eine Parallelbibliothek mit anbinden und verwenden. So was OpenMP-mäßiges. OpenMP ist eine Shared Memory Programmiererweiterung. Die könnte ich benutzen, wenn ich innerhalb eines Rechenknotens bleibe, weil ich innerhalb eines Rechenknoten einen gemeinsamen Hauptspeicher hätte. Ja. Wenn ich aber über Knotengrenzen hinaus will, komme ich nicht umhin, explizites Message Passing zu benutzen. Okay. Was bedeutet, dass man in dem Fall mit MPI programmieren muss. Okay. Ich glaube, das habe ich gerade auch verwechselt. Das heißt, die konkrete Kommunikations- oder Netzwerk-API wird halt versteckt und es gibt eine logische Messaging-Infrastruktur, die man verwenden kann. Ja, also man benutzt sozusagen diese Programmierbibliothek und da muss man aber dennoch irgendwie immer wissen, dass der Knoten, mit dem man redet, vielleicht einen Index plus 1 hat oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Also das heißt, irgendwie, die haben natürlich irgendwelche Adressen und dann muss man schon wissen, wo man das hinschickt. Also man möchte nicht alles zu allen schicken. Was passiert denn, wenn ich so eine Simulation rechne, 2 Monate lang, bin beim anderthalbten Monat und jetzt geht einer dieser Knoten kaputt? Ist dann alles vorbei oder ist die Software idealerweise so geschrieben oder sorgt der Rechner dafür, dass man dann transparent einen Knoten oder einen Kern austauschen kann? Nee, das ist natürlich so, dass man praktisch in etwas übersichtlichen Zeiteinheiten rechnet. Das heißt, dass solche Jobs möglichst nicht mehrere Tage in der Maschine sind, okay, sondern vielleicht einen Tag in der Maschine sind oder so. oder kürzer. Ja. Und innerhalb dieses Tages schreiben Sie am Ende sozusagen auch einen Restart-File. Ah. Das heißt, man simuliert zum Beispiel einen Monat Ozean und schreibt dann einen Restart-File oder einen Monat gekoppelt alles und schreibt die entsprechenden Restart-Files für die verschiedenen Modelle, damit man von da ausgehend wieder das nächste Jahr rechnen kann, oder den nächsten Monat. Das heißt, Sie haben auch entsprechend viel Plattenplatz, sodass dann an oft genug sozusagen der gesamte Speicher daraus gedumpt werden kann. Ja, das ist eben auch ein großes Problem, was vielleicht auch bei der Unterscheidung zu PCs noch eine Rolle spielt. Also man braucht bei so einem Rechner, der sozusagen so viel Power hat, auch ein sehr schnelles I.O. Also das heißt, man muss die Daten sehr schnell wieder loswerden, sonst fängt der Rechner an, darauf zu warten, dass alles rausgeschrieben ist und kann einfach nicht weiterrechnen. Ja. Und wir haben eben ein paralleles Speichersystem, Hochleistungsspeichersystem da dran mit Festplatten. Da sind im Augenblick so 4 Petabyte Festplatten, also 4000 Terabyte, die praktisch von allen Knoten aus benutzt werden können. Also das ist eben der Vorzug von so einem parallelen Dateisystem. Ne? Ja. Aber auch das ist natürlich nicht groß genug, um dauerhaft alles zu speichern. Also es würde dann vielleicht in der Größenordnung Monate dauern, dann wäre alles voll, wenn der Rechner rechnet. Ja. Deswegen haben wir eben auch noch ein Magnetbandarchiv. Und das Magnetbandarchiv, das hat eben eine maximale Kapazität mit der heutigen Bandtechnologie, die wir haben, von etwa, sagen wir, 65 Petabyte, also 65.000 Terabyte. Okay, das heißt, die aktuellen Daten sind auf den Platten und irgendwann werden die dann rausarchiviert auf Band und sind dann halt auch mit, dauert halt dann länger, bis man drauf zugreifen kann. Genau, es gibt sozusagen so Bereiche, wo man die Daten erstmal nur so zwischenspeichert und dann gibt es andere Bereiche, auf die man die zunächst mal auf den Festplatten die Daten für die Archivierung speichert und da werden sie dann eben automatisch auf Band geschrieben. Und wie das denn so ist, wenn der Bereich zu voll wird, muss gelöscht werden. Ja. Das heißt, nach einer Zeit sind die Daten dann auf Band. Wenn ich sie wieder anfordere, dann merkt das System eben, okay, die Daten sind irgendwie auf Band, also hole ich sie zurück. Ja. Als wir kürzlich die Episode mit dem ILL gemacht hatten, da ging es um Neutronenforschung, beziehungsweise um Materialuntersuchung mit Neutronen. Und die haben dazu eben eine Neutronenquelle. Und die haben zusätzlich zu der Tatsache, dass sie ihren Nutzern Neutronen bieten, haben die natürlich auch eine eigene Forschungstruppe, die sich mit Neutronenforschung, also was sind Neutronen und so weiter, beschäftigt. Ich erzähle das deshalb, weil ich auf die Frage kommen will, ob sie dann am DKRZ auch Forschung betreiben bezüglich, wie man sozusagen effizient Algorithmik auf Parallelrechnern unterbringen kann. Spielt das auch eine Rolle, so quasi ein paar Wissenschaftler in-house, die sich damit beschäftigen? Ja, wir haben, also einmal, unser Direktor ist ja auch gleichzeitig Professor an der Uni Hamburg im Bereich wissenschaftliches Rechnen und beschäftigt sich da mit verschiedenen Aspekten, die da eine Rolle spielen könnten. Ein Aspekt wäre High-Performance-IO, ein anderer Aspekt ist Energieeffizienz von Höchstleistungsrechnern. Also es gibt hier sozusagen schon Bezug darauf eine Nähe zur Forschung. Andererseits gibt es hier eben auch viele Leute, die in Projekten mitarbeiten, zusammen mit den Modellierern von Max-Planck-Institut oder von anderen Einrichtungen, um diese Modelle effizient zu machen, um sie schnell zu machen. Und das ist in meinen Augen ja auch Forschung. Ja, klar. Nee, ist halt nur keine Klimaforschung und insofern darf man es ja auf Ihrem Rechner nicht ausführen. Genauso wie ich jetzt im Bereich Visualisierung versuche eben auch mit anderen Gruppen praktisch qualitativ Neues zu entwickeln, um Sachen vielleicht einfacher oder intuitiver darstellen zu können. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe noch eine Frage vorher und zwar kann man sich vorstellen, so eine Klimarechnung, Klimasimulation à la SETI at Home verteilt auf den PCs von irgendwelchen Freiwilligen laufen zu lassen oder eignen sich die Algorithmen, die Probleme nicht für so eine Dezentralisierung mit natürlich sehr hoher Latenz und geringer Kommunikationsbandbreite zwischen den einzelnen Knoten? Also die Idee ist nicht so schlecht, aber die hatte auch schon jemand anders. Das dachte ich mir. Also es gibt so ein Projekt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, PC Climate oder so. Mhm. Ein Projekt aus England, also wo man praktisch auch, so wie bei SETI at Home, die PCs von irgendwelchen Heimnutzern sozusagen nimmt, um Klimaberechnungen zu machen. Da wird die Klimasensitivität untersucht, und zwar eben genau mit so einer Methode von Ensemble-Rechnung. Mhm. Das heißt, jede Rechnung, die der Heimbenutzer irgendwie aufkriegt, die ist eine mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen als die Rechnung, die jemand anders machen müsste. Ja. Ja. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Modellgröße dabei eingeschränkt ist. Das heißt, man wird nicht wirbelauflösende, große, komplexe Modelle, die einen Hauptspeicher von einem halben Terabyte oder so oder einen Terabyte erfordern, wird man nicht auf dem PC rechnen können. Klar, logisch, ja. Das ist übrigens auch vielleicht nochmal Rückgriff auf das Thema Modellentwicklung. Also im Augenblick wird hier zusammen mit Kollegen aus dem Klimarechenzentrum an Projekten gearbeitet, um eben hochauflösende Klimamodelle zu entwickeln, weil man sich eben auch qualitativ davon Vorteile verspricht. Ein Beispiel kann ich nennen, wenn man Hurricane simulieren möchte, dann müsste man eigentlich ein sehr, sehr hochaufgelöstes Modell nehmen. Sie können sich vorstellen, ein Hurricane hat vielleicht eine Ausdehnung von bis zu 1000 Kilometer, aber das Auge ist sehr klein und die starken Winde, also das heißt da, wo besonders viel passiert, das ist eben um dieses Auge herum, so in der Nähe. Das heißt, das sind sehr kleinräumige Prozesse, die da eine Rolle spielen. So ein Auge hat einen Durchmesser von 2-3 Kilometer. Das kann ich natürlich mit 100 Kilometer Gitterpunktabstand überhaupt nicht abbilden. Klar. Ja. Und deswegen ist es eben sehr spannend, ein Modell zu haben, was so hoch aufgelöste globale Simulationen machen kann, auch gekoppelt. Man wird allerdings jetzt in absehbarer Zeit mit solchen sehr hoch aufgelösten Modellen auch nur kürzere Zeiträume eben rechnen können. Ja, ja, ja. Okay. Visualisierung beziehungsweise Ergebnisauswertung. Mhm. Also die Tatsache, dass Visualisierung, dass Sie und ich das beide jetzt schon erwähnt haben, heißt ja, dass wahrscheinlich die visuelle Darstellung der Ergebnisse, damit der Mensch vernünftig kapiert, eine zentrale Rolle spielt, oder? Ja, ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Nee, wie kann man sich die Ergebnisse von solchen Klimasimulationen vorstellen? Ja. Denken wir wieder zurück an das Gitter, an das Modellgitter. Für jeden Gitterpunkt gibt es Zahlen, die sozusagen sehr viele Stellen nach dem Komma haben. Das sind die 64-Bit-Zahlen so. Und diese Zahlen beschreiben dann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit. Beim Ozean, das ist vielleicht der Salzgehalt, Temperatur und die Strömungsrichtung, Strömungsgeschwindigkeit. Mhm. Wenn ich mir diese Zahlen ausdrucke, dann habe ich überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Ja. Es sind einfach auch sehr große Datenmengen, mit denen wir eben mittlerweile umgehen müssen, weil die eben eigentlich fünfdimensional sind, in dem Sinne, dass wir drei Raumdimensionen haben, die zeitliche Dimension und eben unterschiedliche Größen, die möglicherweise auch zusammenhängen. Ja. Ja. Und da kann eben die Visualisierung schon helfen, insbesondere solche Prozesse darzustellen, wie zum Beispiel, wie wird eine Wolke simuliert? Oder es gibt Experimente, wo man zum Beispiel versucht, Vulkanausbrüche und deren Wirkung in Klimamodelle einzubauen. Da kann man dann ganz gut zeigen, dreidimensional, wie sich solche Vulkanwolken ausbreiten. Mhm. Ja. Man hat ja auch mal das Gefühl, also ein typisches Beispiel ist so der Golfstrom, der kommt eben quasi einmal quer über den Atlantik rüber. Aber wenn man sich das wirklich mal im hochauflösenden Modell dann anschaut und dann visualisiert, dann sieht man eben auch, dass das nicht irgendwie ein Strom ist, sondern es sind so viele kleine Wirbel mit der Richtung Europa dann. Mhm. Und ich denke mal, das sind eben auch Sachen, die sieht man wesentlich einfacher und anschaulicher, wenn man sich tatsächlich visualisiert. Ja. Werden dann quasi alle Ergebnisse visualisiert oder gibt es auch manchmal so Geschichten, dass man sozusagen irgendeine statistische Auswertung macht und sich dann einfach eine Glockenkurve anguckt zum Beispiel? Ganz klar, das wird natürlich gemacht und das ist auch unverzichtbar. Also die Wissenschaftler selber machen schon während des Programmlaufs eine erste Diagnose, wo sie sich bestimmte Standardstatistiken ausdrucken oder eben speichern und vielleicht auch bestimmte Modellfelder schon mal anschauen. Aber wenn man jetzt darüber hinaus eben speziell dreidimensionale Prozesse verstehen möchte, dann ist eben eine 3D-Visualisierung eine weitere Möglichkeit der möglichen Analysewerkzeuge. Ja. Heißt 3D-Darstellung, dass man räumliche Bilder auf einem Monitor darstellt? Oder haben Sie da wirklich à la Avatar 3D-Brillen und so Virtual Reality-Dinger, wo man sich dann wirklich in das Modell, sozusagen in die Visualisierung rein versetzen kann? Ja, ich würde mal sagen von bis. Okay. Also bei uns können die Wissenschaftler eben diese 3D-räumliche Darstellung auf ihrem Bildschirm praktisch übers Internet selber machen. Mhm. Also das heißt, eine Projektion auf den 2D-Bildschirm eines dreidimensionalen, einer dreidimensionalen Visualisierung. Ja, ja, ja. Hier im Gebäude haben wir auch ein paar Stellen, wo wir einen stereoskopischen Bildschirm haben, einen autostereoskopischen Bildschirm, wo man praktisch eben dieses Räumliche auch darstellen kann. Das heißt, da kann man dann im Gegensatz zu der anderen Darstellung auch sehen, was vorne und hinten ist. Mhm. Und noch ein bisschen besser funktioniert das eben, wenn man tatsächlich solche Brillen nimmt und ein Gerät, wo man ja mehr in diese Daten eintauchen kann, wo man mehr Details sieht. Und dafür haben wir so eine Rückprojektionswand mit auch einem sogenannten Head-Tracking, wo sozusagen der Kopf des Betrachters verfolgt wird und die Position und Blickrichtung umgerechnet wird, bei der Erstellung der Darstellung. Ja. Sodass man, wenn man eben vor dieser Wand hin und her geht, das Gefühl hat, dass das, was da zu sehen ist, tatsächlich räumlich ist. Also wie bei einem Aquarium, wo räumliche Fische drin sind, vor dem man auch hin und her gehen kann. Ja. Das heißt aber, Und das ist dann so eine auch stereoskopische Projektion. Das heißt, da hat man dann so eine Brille auf. Okay. Bei Avatar. Das heißt aber, dass es selbst auch für die Visualisierung dann schon auch nennenswert ein bisschen Rechenpower geben muss, um diese 3D-Bilder zu rechnen. Also ja, also da spielen zwei Sachen eine Rolle. Also das eine ist natürlich in der Tat die Grafikkarte, die da beteiligt sein muss. Ja. Zum anderen ist es eben bei uns auch so, dass wir eben mit größeren Datenmengen hantieren und dass es nicht immer eine gute Idee ist, die Datenmengen auf den heimischen PC zu übertragen, weil die vielleicht zu groß sind für die Festplatte oder so. Und deswegen haben wir praktisch dieses Konzept eines Visualisierungsservers, der sehr gut ausgestattet ist. Das heißt, der hat einen relativ großen Hauptspeicher für jeden Knoten, also für jeden Visualisierungsrechner. Ja. Und hat eben gute Grafikkarten und die über das hinausgehen, was der Normalanwender an seinem Arbeitsplatz hat. Und hat den Vorteil, die Daten bleiben praktisch im Rechenzentrum. Ja, klar. Und nur das Bild muss übertragen werden. Ja. So wie halt normal Go to my PC, also dass ich halt einen Rechnerbildschirm an meinen heimischen PC übertragen kann. So kann man sich das, denke ich, vorstellen. Genau. Okay, damit sind wir fast am Ende. Ich wollte noch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht ein paar Beispiele, was gerechnet wird. Natürlich, klar, da müsste ich eigentlich die Jungs am Max-Planck-Institut oder bei den anderen Gesellschaftern, Instituten fragen, aber ich denke, sie können mir bestimmt ein paar kleine, kurze Beispiele nennen, dass die Zuhörer noch ein bisschen einen Vorgeschmack kriegen. Vielleicht kann ich mal mit irgendjemand vom Max-Planck-Institut da konkret drüber reden. Gibt es da ein paar schöne Beispiele neben dem IPCC-Ding, das ja wahrscheinlich jeder kennt? Naja, es geht eben zum großen Teil an Modellentwicklung. Man hat aber in der Vergangenheit eben auch oder macht immer noch unterschiedliche Experimente. Eins habe ich eben genannt, das ist eben dieses Projekt mit dem Vulkan, wo man eben die Auswirkungen von Vulkaneruptionen besser abschätzen möchte. Es gibt ja Vulkaneruptionen, die wie Pinatubo durchaus eine Wirkung auf das Klima haben. Ne? Also nach der Pinatubo-Eruption war es ein halbes Grad kälter für ich glaube, 2-3 Jahre. Ja, krass, ja. Wenn man viel weiter in die Vergangenheit zurückblickt, so ein paar hunderttausend Jahre, dann gab es auch einige sogenannte Supervulkaneruptionen, die vielleicht tausendmal so stark waren wie Pinatubo. Und da möchte man dann vielleicht auch abschätzen können, wie die Wirkung eines solchen Ereignisses eigentlich wäre. Ja. Ja, daran wird gearbeitet, dann hatte ich schon genannt, gibt es auch diese sehr hochauflösenden Modelle, wo man die Prozesse sich besser anschauen möchte. Insbesondere auch in einem gekoppelten System, das heißt hochauflösend Ozean, hochauflösend Atmosphäre zusammenkoppeln und schauen, ob da in den Wechselwirkungen qualitativ andere Sachen zu beobachten sind, als in diesen gröberen Modellen, wo man mehr parametrisieren muss. Mhm. Es gibt aber auch ganz andere Experimente, die vielleicht erstmal so ein bisschen wie, da hat der Klimaforscher mal eine dumme Idee gehabt, klingen. Zum Beispiel, wir stellen mal kurz die Sonne ab. Ja. Wenn man das tut, dann wird es auf der Erde, also der Modellerde zum Glück, sehr schnell sehr kalt. Ja. Und der ganze Ozean friert zu, das dauert vielleicht so 20 Jahre. Mhm. Und das ganze Land ist praktisch weitgehend mit Schnee bedeckt. Ja. Und dann ruht die Erde still und friedlich weiß vor sich hin. Wenn man die Sonne dann wieder anstellt, ist aber das Problem, dass die Erde nicht wieder auftaut. Mhm. Weil die Erde praktisch dann so eine hohe Albedo hat, also ein so hohes Rückstreuvermögen für das kurzwellige Sonnenlicht, wird es eben nicht mehr in Wärmestrahlung umgewandelt wie im jetzigen Zustand der Erde. Ja. Sodass die Sonne es eigentlich eben nicht mehr schafft, diesen Zustand zu ändern. Also es gibt dann also eine andere stabile Klimasituation auf der Erde, die bedeutet, die Erde ist ein Schneeball. Mhm. Warum ist das keine dumme Idee eines Wissenschaftlers? Wozu braucht man sowas? Ich meine, dass die Sonne heute ausgeht, ist ja doch eher unwahrscheinlich. Ja, naja, wenn man sehr weit in die Vergangenheit zurückgeht, dann findet man, sagen wir mal, geologische Befunde, die darauf hindeuten, dass diese Situation vor, wenn ich mich recht entsinne, 200 Millionen Jahren in etwa mal geherrscht haben könnte. Mhm. Und zwar hat man eben sehr große Gletschersedimente mitten im Ozean auf dem Boden gefunden. Okay. Und konnte man sich nur so erklären, dass praktisch die Gletscher das dahin transportiert haben. Und um so weit raus in den Ozean transportiert zu haben, müsste die Erde eben weitgehend gefroren gewesen sein. Wobei die Sonne auch da ja nicht abgeschaltet war, denke ich. Die Frage war, wie ist die Erde in diesen Zustand gekommen? Okay, und daraufhin hat eben der Wissenschaftler eigentlich an seinem Klimamodell quasi an den Knöpfchen gedreht, die man mal drehen konnte. Okay, und da hat man eben gesagt, beispielsweise, wenn man die Sonnenstrahlung so stark reduziert, dann würde das eben dazu kommen. Also man beantwortet damit die Frage, gibt es andere stabile Klimazustände auf der Erde? Und die Antwort ist ja. Dann ist eben die zweite Frage, die sich unmittelbar anschließt, wenn wir heute rausgucken, also hier scheint jetzt gerade die Sonne und es ist kein Schnee zu sehen, also das heißt, so stabil kann es dann doch nicht gewesen sein auf Dauer. Ja, genau. Und also das heißt, wie ist die Erde wieder zurückgekommen? Und da ist jetzt eben mit diesem Modell versucht worden, wie stark muss sich den CO2-Gehalt der Atmosphäre ändern, um praktisch das Ganze wieder aufzutauen. I see, okay. Ja, und das hat man dann eben berechnet, ich weiß jetzt auch nicht mehr detailliert die Zahl, ich glaube so 10-facher CO2-Gehalt oder so, also viel mehr, als wir jetzt im Augenblick so zu treiben, würde dazu reichen, um das dann wieder nach und nach aufzutauen. Und wie kann das in der Vergangenheit geschehen sein? Da könnte man die Idee haben, dass Vulkane über Jahrmillionen praktisch Treibhausgase abgegeben haben. Ja, ja, ja. Da der Ozean gefroren war, konnte dieses CO2 oder der Kohlenstoff nicht mehr vom Ozean aufgenommen werden. Ja. Der war ja sozusagen abgedeckt, sodass sich das Treibhausgas in der Atmosphäre immer weiter angereichert hat. Ja, okay. Was heute nicht der Fall wäre, weil jetzt ja praktisch ein offener Ozean da ist und eine Landbiosphäre. Ja, ja. Okay. Okay. Super, wunderbar. Damit sind wir am Ende dessen, was ich bzw. wir vorbereitet hatten. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Wollen Sie noch irgendwas Wichtiges? Schlimmstenfalls können wir ja nochmal telefonieren. Genau. Also Sie haben jetzt ja schon einiges Material. Ich glaube, das hört sich keiner in voller Länge an. Klar, davon gehe ich schon aus, dass sich Leute das in voller Länge anhören. Na klar. Ja. Also wer bis hierher gekommen ist, wer mich jetzt noch hört, dem schenke ich einen Kasten Bier, wenn er sich bei mir meldet. Ja. Ich habe zugehört. Ich schneide es nachher raus. Das mache ich ein paar Kollegen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das ist der Teil, der dann rausgeschnitten wird. Ja, genau. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Okay, das war's. Wie üblich, danke an Jana Meyer und Michael Böttinger. Übrigens, was den Kasten Bier angeht, wer hier vorbeikommt in Stuttgart, ihr kriegt meine Adresse bestimmt irgendwie raus, steht bestimmt auf irgendeinem Impressum, der kriegt ein Bier. Aber ihr müsst vorbeikommen. Gut, danke nochmal an die Gäste, danke an euch fürs Zuhören und auch danke an Corey Schenk, der ist Mitglied von Pangea, dafür, dass ich hier die Musik spielen darf. Da kommt jetzt auch gleich noch etwas. Tschüss!